Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden Musik aus der Türkei. Am Mikrofon ist Michael Frank. Aus der Türkei. Im Jahr 2000 wurde dieser Track auf einer Kassette von einem Musiker veröffentlicht, der sich schlicht Sifir nennt. Auf dem Cover der Kassette ist eine Skulptur aus Marmor, Porzellan oder Wachs zu sehen. Sie ist in 4 Teile zerbrochen, eines davon stellt ein menschliches Ohr dar. Der Titel der Kassette ist Nerede Orada Burada, was nichts anderes heißt als Wo ist es? Dort ist es. Hier ist es. Der Titel des Stücks, der gerade zu hören war, bedeutet so viel, wir haben dieses Leben nicht auf der Straße gefunden. Instrumentale Minimalia und Nummern mit gesprochenen und verfremdeten Texten wechseln sich auf diesem Album ab, Die Texte setzen sich kritisch mit Aspekten der türkischen Gesellschaft auseinander, zum Beispiel der schlechten wirtschaftlichen Lage, etwa mit dem Problem vieler Schulabgänger, keinen Arbeitsplatz zu finden. Im Jahr 2000 erschien dieses Album, wie gesagt, Nerede Orada Uberada heißt sein Titel und Sifir der Interpret. Die Sängerin des nächsten Liedes heißt Sadet Türkös, ein Volkslied mit einem Text des von vielen verehrten Dichters Pir Sultan Abdal singt sie. Sadet Türkös hat ihn folgendermaßen ins Deutsche übersetzt. Im Namen des Allmächtigen, ich stehe ehrfürchtig vor ihm. Ich wünschte, ich wäre ein unreifer Apfel an deinem Baum, reifer werdend. Wenn du ein Apfel wärst und würdest reifen an meinem Baum, hättest du es gern, ich wäre ein silberner Stab und würde dich holen von deinem Ast. Allah, Allah, desem, gelsem, hakkın divanına dursam, ben bir yanı alma olsam, dalında bir sen ne dersin? Hudey, hudey, hudey, hudey, hudey, hudey, hudey, hudey. Sen bir yanı alma olsan, dalımda bitme yağı gelsen, ben bir gümüş çağımın olsam, çeksem indirsem ne dersin? Hudey hudey, hudey hudey, hudey hudey, hudey hudey, hudey hudey, hudey hudey, hudey hudey, hudey hudey. Bir gümüş çoğuman olsan, çekip indirmeye gelsen, ben bir avuç çavdar olsam, yere saçılsam ne dersin? Hudey hudey, hudey hudey, hudey hudey, hudey hudey. Sen bir avuç çavdar olsan, yere saçılmaya gelsen, ben bir güzel keklik olsam, bir de toplasam ne dersin? Hudey, hudey, hudey. Thank you. Die Sängerin Sadet Türkös zusammen mit dem US-amerikanischen Gitarristen und Bassisten Elliot Sharp. Die Aufnahmen entstanden 1998 oder 99 in Zürich. Sadet Türkös wurde 1961 in Istanbul geboren. Ihre Eltern waren wegen des Drucks des nationalistischen Chinas auf die nomadischen Turkvölker 1939 aus Ostturkistan geflohen. Sie hatten 10 Jahre provisorisch in Pakistan gelebt und waren dann nach Mittelanatolien gezogen. Der türkische Staat hatte den Immigranten Bürgerstatus versprochen und gab ihnen ein kleines Haus und etwas Land. 1959 war das. Sadet Türkös wurde wie gesagt 1961 geboren und 1980 zog sie in die Schweiz. Sie singt in der türkischen und der kasachischen Sprache, der Sprache der Heimatkultur ihrer Eltern. Mehr von Sadet Türkös am Ende der zweiten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk, kurz vor 3 Uhr. Kendi sorunlarıyla işte ben de soruyorum bir soru nedir gerçek ya da hangisi doğru insanlar nefreti çekemediler neden al sana üstüne iki soru birden köşeye sıkıştırdım şimdi ben seni sorularımın cevabı gelsin artık emi durma şimdi zavallı gibi sen de bunalıma itme adamı delirtme bu sözlerim benim anlayana gitsin anlamayanı bizim ortam yesin bitirsin yeter Yeter bu kadar artık Bugünlere kadar hepsine katlandık Ama bundan sonrasına yeter Mesajlarımı sizlere ezip geçer Memine mikrofonumu yanıma aldım geldim Baksana bana benim adım ceza Yara açan nefret sözü Senin o gözünün yanına gelene kadar o yarın Ve de metaz ötesi bir güçle geldim işte yine geriye Vurmadan önce senin o koca kafana yumruğu Vurmadan önce senin o koca kafana ben Bunu anla bunu dinle bunu dinlemezsen gidip İnim inlemezsen gel beni dinle Ceza ve doktordan akan sözler Kulakları açar ve şimşek gibi deler O yaptığın kötülükler hepsinden beter Yeter dedik de bu kadarı da yeter Millet daha şimdiden birbirini yiyor Kimse hala piyasamız yok demiyor Bu nasıl dayanışma ne biçim iş Soruyorum nasıl düzelecek bu gidiş Dostluklar hep temeli gevşek yüksek bir bina gibi Hayat suda giden dalgalarla boşan bir gemi Herkesin aklı hep kötü şeylere mi çalışmakta Her zaman insanlar birbirinin gemisini batırmakta Artık yeter diyorum bu mantalitelere Gerek yok daha piyasa oluşmadan çetelere Karanlık şatonun içimdeki yasa bunu söyler Türkçe rapi kralı inadına nefret Uyan kendine gel arkadaş Adiler sabah akşam yapar tıraş Bu laflar bize burada vız gelir Nefreti yıkamayan herkes çekilir Biz hep dost ve dost bekledik Bu camia için savaşımızı verdik Ama bu adilikler bitmezse burada Kimse kalmayacak bu kültürün uğruna Yeter! kimin adı ceza bana baksana amına benim adım ceza mimimin efendisi dediler bana bacınama acaba yanıma yaklaşsana ben bulmadan önce senin o koca kafana yumruklarıma gel beni dinle beni dinlemezsen hemen gidip inim inim inle inim inim inle sen bana baksana amına benim adım ceza olamaz bana mısın canıma bana yaklaşamazsın çünkü neden bir nefeste Türkçeler işte böyle söylenir anına babana bacına kanına senin o yanına gelene balına bakana balına balına anına anına yanına senin de kurmadan önce senin o koca kafana ben yumruklarımı da dinle dinlemezsen hemen gidip inim inim inle mimimin efendisi dediler bana bacınama acaba yo gelmedi sana rakı oh saydan anladın mı lan bakın bu adı ceza Je reviens sur le microphone, je veux canaliser my phone parce que je vais exploser comme une bonbonne de gaz. Oui, laisse-moi zoom zoom zoom dans ma ben. Poste mon gun, mec, sinon c'est 10 ans. Bienvenue dans le côté obscur de l'underground musique de Turquie, oui. Oui, baby, yeah, yeah, yeah, check, yeah, yeah, check, ich yeah. Underground-dan, posine fred, haha, Dr. Fuchs, şimdi karşında. Bu işi bırakmayı sadece gurbete, sıra bizde şimdi artık bizde. Hep beraber el ele omuz omuza, haydi tekrar nakarata. Hip hop bir bomba, hip hop bir bomba. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Selam şimdi herkese ben Kara Kılıç Arda. Fazla işim olmaz benim diskoda barda. İstanbul'da nefreten, underground çeteden kadın gibi keskin zekamla karşınızda. Nefretin ta kendisi, meclisi âlâ. Hip hop bir bomba, patlamaya hazır. Freestyle'da karşınızda, saldırıda Arda. Dolaşmayın benim etrafımda fazla. Oğlum var ya, hip hop'un bir bomba olduğunu sever herkes almayacak he. Bir de saati bomba. Saati bomba gibi geldin. Oğlum selam göndereceğiz de çok kısıtlı zaman selam. Zaman çok kısıtlı oğlum. Selam bize yetti. Hayat hikayeni mi anlatıyorsun? Hayat hikayesi değil oğlum. Adam akrabasına selam yollasa yetti lan. Şarkı bir tane. Baksana zaman yetmez diyor. Sanırım iki bir tane özel albüm yaparız tamam mı? Bütün komple albüm selam oldu. Hip hop bir bomba. Hip hop bir bomba olduğunu bildiler yeter abi. İşte söz sende. Marsilya'dan bir arkadaşımız var. Hip-Hop ist eine Bombe, heißt dieser Track. Eine Freestyle-Improvisation mit Reimen in Lichtgeschwindigkeit. Der Track Hip-Hop Bir Bomba ist zu finden auf einem Album von César alias Keskin Kilic und Dr. Fuchs alias Sihir Bass. Für die Scratches engagierte das Duo DJ Mahmoud. Ihren Act nennen sie Nefret, was so viel bedeutet wie Abscheu, Widerwillen oder Hass. Vor Hip-Hop Bir Bomba gab's noch einen Track von Nefret, Yeter Atik heißt er, zu Deutsch, jetzt langt's aber. In anderen Nummern beschäftigen sich Nefret unter anderem mit dem vergiftenden Drogenkonsum der Kinder aus betuchtem Hause oder mit dem Eindruck, dass man zwar der Akteur im Film seines Lebens ist, aber der Regisseur des Films ein anderer ist. Die Kassette, auf der diese beiden Nummern noch von Nefret zu finden sind, heißt Meclisi ala Istanbul. Sie ist erschienen im Jahr 2000. Um Musik aus der Türkei geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Dağlar alsın ağrını, kim çeker ki kahrını, özledim görmedim bilmedim. Yerdeyim, özledim, görmedim, bilmedim yerdeyim. yollar açtım geldim mi sana senden de yakında. Ben senin ellerin olayım, ben senin yüreğin olayım. Beni bu cefaya salar mı ellerin yanında? Ben senin ellerin olayım, ben senin yüreğin olayım. Beni bu cefaya salar mıyım ellerin yanında? Ibrahim Tatlis es mit einem Lied von Yildiz Tilbe über eine enttäuschte Liebe. Dala heißt es, die Berge. Ibrahim Tatlis es gehört seit den 60er Jahren zu den erfolgreichsten Sängern in der Türkei, ob er nun Volksmusik singt oder Lieder im Arabesk-Stil. Im vergangenen Jahr erschien sein bisher letztes Album, Yetmez Mi heißt es. Ibrahim Tatlis es singt da selbst komponierte Lieder, Songs von Kolleginnen aus dem Popfach, nämlich von Yildiz Tilbe oder Sezen Aksu, und zu Ehren des im letzten Jahr verstorbenen Mahsuni Şerif singt er auch ein Lied von diesem Volksmusikheroen. Mahsuni Şerif gehörte der langsam aussterbenden Tradition der umherwandernden Aşıks, der Wandersänger, an. Hier ist ein Lied von Sivan Hako über die Schönheit Kurdistans. Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar Bahar B yaylada göç katar katar bir yiğidin derdi serinde tüter bu ayrılık bana ölümden beter geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni bu ayrılık bana ölümden beter geçti dost kervanı eyleme beni Das war eine Trilogie im 5/8-Takt. Asymmetrische Takte sind in der Volksmusik zwischen Mittelmeer, Schwarzem Meer und Anatolien weit verbreitet. Wer in dieser Tradition groß geworden ist, spielt und tanzt die so selbstverständlich wie die Menschen in unseren Breiten Walzer oder Viervierteltakt. Los ging diese Trilogie mit Bahavane, einem Lied in kurdischer Sprache über die Schönheit von Kurdistan. Sivan Haku heißt der Sänger. 1999 erschien das Stück auf einer Kassette in der Türkei. Leyla heißt das Album von Sivan Haku. Aufgenommen wurde es schon 14 Jahre vorher, 1985, in Waltrop, Deutschland. Nach Sivan Haku sang Barış Manço ein anderes Lied im Fünfertakt. Die Karawane der Freundschaft ist vorübergezogen. Geçti Dost Kervane. Ein Lied über das Ende einer Dreiecksbeziehung. Am Ende des Liedes zitiert Barış Manço den Dichter Pir Sultan Abdal. Derjenige, der gefallen ist, hat keine Freunde mehr. Datiert ist diese Nummer von Barış Manço nicht. Ich vermute, dass sie Ende der 70er Jahre aufgenommen wurde. Nach Barış Manço sang eine Sängerin mit dem Namen Sitara ein Volkslied, das dazu ermuntert, die schönen Seiten des Lebens zu sehen. Zum Beispiel heißt es da: Schöne Lippen sind wie Honig. Wie ist es schön, wenn es Abend wird und die Kerzen brennen? Wessen Geliebte bist du? Lass ihn nicht warten, wenn es Abend wird. Sitara heißt die Sängerin, ihr Debütalbum trägt einfach ihren Namen und erschien im vergangenen Jahr. Kimine hat vermiş, eşittirir gelse. Kimine aşk vermiş, coşturur gelse. Kimine mal vermez, koşturur gelse. Koşturur gelse, koşturur gelse. Sanki bunu zengin etmek zor gibi. Sanki bunu zengin etmek zor gibi. Yayla vermiş, köy vermiş, bir kısmına büyük büyük pay vermiş, sevdiğine güzellikle boy vermiş, boy vermiş, boy vermiş. Al yanaklar şöyle verir nur gibi, al yanaklar şöyle verir nur gibi. Saz vermiş, çallar eğlenir. Kimi zevk içinde, güller eğlenir. Veysel gözyaşları, siller eğlenir. Siller eğlenir, siller eğlenir. Yeter gayrı yumma gözüm, kör gibi. Yeter gayrı yumma gözüm, kör gibi. Thank you. Aus der Türkei geht's in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade ein tiefer Griff in die Archive. Vor kurzem hat ein Label aus den Niederlanden eine Sammlung von 26 Beat-, Psychedelic- und Garage-Nummern aus der Türkei veröffentlicht. Aufgenommen wurden die Songs in den Jahren 1965 bis 1971. Grey Past Records heißt das Label, 26 Turkish Beat, Psych and Garage Delights heißt die Platte und der die prima Sammlung und Infos zu den obskuren Bands zusammengetragen hat, ist Gökhan Ayer. Zwei Nummern waren gerade von diesem Sampler zu hören. Gerade die Band Yabancılar, was so viel heißt wie die Fremden. Eid heißt die wahrhaft psychedelische Nummer von der einzigen Single, die von Yabancılar gibt. Und davor gab es eine Mischung aus wildem Surf-Instrumental und einem türkischen Volkslied im neuen Achteltakt. Haramila heißt die Band, Chamlika Yolunda heißt der Song. Beide Aufnahmen, die von Yabancılar und von Haramila, erschienen 1967 als Singles in der Türkei. Los ging diese Trilogie mit dem Singer-Songwriter Fikret Keselok. Er vertonte ein Gedicht von Aşık Veysel, Yuma Gözün, Schließe deine Augen nicht. Aufgenommen wurde das Lied vermutlich Ende der 60er Jahre. Es ist zu finden auf einer Sammlung mit Liedern von Fikret Keselok aus den Jahren 1965 bis 2001. Sen gideli geçti günler, seni arar evde gözler, resmin hatıra kaldı anne. Oğlun kızın büyüdüler, annemiz nerede dediler, ama seni görmediler. bırakıp gitmiş dediler. Ne olurdu bir kerecik görseydik biz de seni, tatsaydık anne denen sımsıcacık sevgini. Ah anne. Uçtun içimden sen, meleklere selam benden, şad olsun rahmet eden anne. Andıkça seni her an, kalbimde yanıyor kan, şikayet edemem çünkü aldı seni yaratan. Anneciğim, annem, sevgi sana, rahmet sana, tek dileğim var yalnız sana. Al yanına, bas bağrına, yaşamıyor sensiz ana. Göğsünde uyuyamadım, dizinde ağlayamadım, seni her an aradım anne. Akşamları dua ettim, elbet bir gün döner dedim, rüyada gördüm sevindim, boşmuş meğer hepsi. Yazdım Werner taşına, bu benim annemdir diye, kader demişler buna, su getirdim hediye. Ah anne. Melekler geldi peşimden, ayrılamadılar senden, öksüz bıraktın beni sen anne. Acıdı bana komşular, yardımıma hep koştular, senin gibi değil ama senin için baktılar. Anneciğim, anam, sevgi sana, rahmet sana, tek dileğim var yalnız sana. Al yanına, bas bağrına, yaşanmıyor sensiz ana. Artık rahat uyu, canım. Der anderen wird die Melodie dieses Liedes vielleicht bekannt vorkommen. Charles Aznavour hat sie im Original gesungen und sie auch komponiert. Das war gerade einer der beliebtesten türkischen Sänger überhaupt, Zeki Müren. Annem heißt das Lied in der türkischen Version. Ein herzzerreißendes Liebeslied an die verstorbene Mutter. Den Text schrieb Fekri Epsiolu. Zum Abschluss der ersten Soundcheck-Stunde mit Musik aus der Türkei noch einmal die Stimme des 1996 verstorbenen Zeki Müren. Diesmal singt er ein Lied des klassischen Komponisten Dede Efendi. Ah. Jam.